Dem Sommergras, es ist spät, man hört leise singen die Liebenden und Vogelstimmen. Wir hören auf Flüstern ihn den Wind durchs Land hinziehen und in den Bergen hören wir singen ihn. Hab deine Hand in meine Hand, mit deinen Fingern ich spiel. Mit meinem Aug, in deinem Aug, weit und breit sehen wir nicht viel. Dass die Nacht, schöne Nacht, dass der Himmel wundervoll, blümerant und gespannt, zärtlich und geheimnisvoll. Komm doch näher, Liebste mein, dein Herz dicht an mein Herz drück. Sage mir, es gibt kein bezauberndes Liebesglück. Lass deine Augen im Himmel, den Himmel in deinem Aug. Lass deine Hand doch spielen mit meiner Hand. Ich kenne dich ja nicht, du weißt nichts über mich. Wir sind nur wie zwei Vagabunden, Mädchen vom Wald und böser Jung. Dein Kleid ist entzwei, ich habe kein Heim mehr, nur den wunderschönen Sommer. Und deine Hand in meiner Hand, die mit meinen Fingern spielt. Und mein Aug in deinem Aug, weit und breit sehen wir nicht viel. Nass die Nacht, schöne Nacht, nass der Himmel wundervoll. Blümerand und gespannt, zärtlich und geheimnisvoll. Komm noch mehr, Liebste mein, dein Herz dicht an mein Herz drück. Sage mir, es gibt kein bezauberndes Liebesglück. Lass deine Augen im Himmel, den Himmel in meinem Aug. Lass deine Hand doch spielen mit meiner Hand.